Hören Teil 2. Sie sind in einem Museum für Luft- und Raumfahrt und hören eine Führung. Verehrte Gäste, nachdem wir die Bilder auf der Zeittafel über die Fluggeschichte gesehen haben, kommen wir nun zu dem Unikum unseres Museums, dem Air Squawk 001. Schauen Sie sich diese Attrappe an und betreten Sie die Räume dieses Flugzeugs der Zukunft. Es handelt sich zwar hierbei nicht um ein echtes Flugzeug, aber es ist originalgetreu nachgebaut, so wie es in Zukunft durch die Lüfte fliegen wird. Im Gegensatz zu den heutigen Flugzeugen wird dieses Flugzeug durch noch größere Flügel eine komplett neue Aerodynamik haben. Sie werden das echte Flugzeug nur noch von hinten durch eine Tür betreten und nicht durch mehrere, wie es heute bei den normalen Passagierflugzeugen der Fall ist. Mit einem biometrischen Handschlag am Eingang werden Sie Ihr Ticket an einem Computer aktivieren können und ein digitaler Pfeil wird Ihnen den direkten Weg zu Ihrem Sitzplatz zeigen. Die Sitzplätze werden in dieser Maschine komfortabler sein. Sie werden das bereits an der Beinfreiheit bemerken. Die alten, gewohnten Sitzplätze der ersten und zweiten Klasse werden durch Luxussitze ersetzt. Und Sie werden außer dem Fernsehen und dem Internet die Möglichkeit haben, eine Massage zu genießen. Ein Unikum an diesem Flugzeug werden die großen Fenster sein. In der Mitte dieses Flugzeugs wird es einen Raum geben, in dem es nicht nur eine Bar geben wird, sondern in dem Sie virtuelle Freizeitangebote in 3D genießen können. Haben Sie jemals daran gedacht, in 40.000 Meter Höhe Golf zu spielen? Schauen Sie sich dieses spektakuläre Spiel einfach mal an. Eine 3D-Leinwand gibt Ihnen die Möglichkeit, in einer virtuellen Welt Golf zu spielen. Natürlich kann man diesen Raum auch in einen Konferenzraum umgestalten, aber das wird nur für die Maschinen der Großunternehmer und Firmen installiert werden. Dafür wird es den Air Squawk 002 geben. Die Flugzeit soll sich durch diese innovativen Flugzeuge reduzieren. Das heißt, Sie werden schneller und sicherer an Ihr Ziel kommen. Stellen Sie sich vor, dass Sie heute bis Amerika 8 Stunden brauchen. Mit dem Air Squawk 001 werden Sie in 2 Stunden in New York sein. Die Airlines werden sich darauf einstellen, dass Sie morgens hinfliegen und am Abend wieder nach Hause fliegen können. Schauen Sie sich dieses Zukunftsmodell, das vielleicht in 10 Jahren schon Realität sein wird, in Ruhe an. Überzeugen Sie sich von der Genialität dieser Innovation und erleben Sie, wie schön Fliegen sein kann.